Herr Ruprecht, Kurzrock und Harro Zimmer, wir wollen noch einmal zusammenfassen, was sich in den letzten Minuten auf dem Monde getan hat, was die Astronauten gearbeitet haben, denn sie haben jetzt hart gearbeitet. Sie hatten sich ja mit dem kleinen Mondkarren der Rikscha entfernt. Shepard zog sie, beladen mit all den wissenschaftlichen Geräten, und Mitchell musste dann noch rechts und links zwei große Pakete tragen. Man sah, wie sie sich entfernten, wie sie Gelände abwärts gingen, Gelände aufwärts und dann wieder erschienen. Und in großer Entfernung sieht man nun, wie sie diese ganzen wissenschaftlichen Geräte auf einem ausgewählten Platz, der einigermaßen eben ist, im Kreis um sich verteilen und aufbauen. Und während sie das tun, fotografieren sie noch diese Geräte und ihre Aufstellung und machen auch Fotografien zum Beispiel von den Eindrücken des Karrens, von den Rädern des Karrens, und zum Teil sogar Stereofotografien, die also auf der Erde dann nachher ermöglichen sollen, diese Dinge auch räumlich einzuschätzen. Bei dem Zug des Gerätekarrens, bei dem Marsch mit dem Karren durch die Landschaft, haben Sie Ihre ersten deutlicheren Erfahrungen mit dem Mondstaub gemacht, der eine ganz eigenartige Adhäsionskraft, also Klebefähigkeit hat. Und einer der Astronauten hat gesagt, man könnte es am ehesten noch mit nassem Sand vergleichen, obwohl von nass natürlich dort keine Rede sein kann. Besondere Arbeit kostete die Aufstellung und Montage des sogenannten suprathermalen Ionendetektors. Harro Zimmer, was ist da im Einzelnen los? Nun, der Detektor ist zunächst einmal ein Gerät, das Dichte, Zusammensetzung und Geschwindigkeit schwerer Ionen niedriger Energie sowie hochenergetischer Ionen aus dem Sonnenwind und aus dem Mondboden misst. Also ein Gerät, das auf elektrisch geladene Teilchen anspricht. Dieses Gerät muss auseinandergeklappt werden, und hier hat offenbar der Mondstaub seine tückische Wirkung getan, denn Shepard hatte eine ganze Menge damit zu tun, dieses Gerät so zu justieren, vielleicht zwei kleine Dinge nachzutragen. Die Eindringtiefe des Fahrzeuges, der Räder, betrug rund 2 Zentimeter, das ist also nicht allzu viel, und zum anderen vielleicht, dass ja doch Horst Eifler deutete es an, dass das Arbeit für die Astronauten war, denn die Herzschlagraten schnellten in die Höhe, weit mehr als bei der Mondlandung. Und jetzt hat sich auch für uns und für manchen Fernsehzuschauer der geheimnisvolle Fleck in der Bildmitte etwas gelüftet. Ja, die Herzschlagrate stieg bei Shepard bis auf 100, bei Mitchell bis auf 120. Und das zeigt doch, dass die Arbeit anstrengend war. Man hat dann auch ausgelegt diese Mikrofone an der langen Leitung, die dann aufnehmen sollen das, was Shepard mit dem Stampfer erzeugt und auch wieder Aufschluss geben soll über die Beschaffenheit der Mondrinde. Wir wissen ja, dass der Aufschlag der dritten Raketenstufe gestern ein ungeheures Beben verursacht hat und dass der Mond wieder, wie man das schon früher beobachtet hat, wie eine Glocke geschwungen hat, sehr lange nachgehallt hat, was auf der Erde nicht möglich wäre. Das spricht für einen recht geschlossenen Körper, für einen homogenen Körper, der anders, ganz anders zusammengesetzt ist als die Erde. Dessen Dichte vor allen Dingen offensichtlich nicht so stark ist wie die der Erde. Darf ich noch eine Sekunde die Aufmerksamkeit auf diesen kleinen Fleck lenken? Es war also kein optisches Ereignis, sondern es ist tatsächlich ein Instrument, das das Licht der Sonne ausgesprochen stark reflektierte. Wir haben es gesehen, ein Astronaut arbeitete schon, veränderte sich der Reflex. Also es ist vermutlich die Zentralstation, wie wir es schon andeuteten, mit der Antenne. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt unsere Berichterstattung und melden uns nach Nachrichten und Kommentar wieder. Ein Wort in der Mitte, das ist nun eindeutig die Zentralstation mit Atomgenerator und Antenne. Und man ist ja gewissermaßen in der Aufstellung der Experimente sehr weit. Man sprach davon, dass die Staubkappen entfernt worden sind. Man hat einzelne Justiereinrichtungen in Betrieb gesetzt. Es muss ja, wir deuteten es schon einmal an, gewissermaßen mit Wasserwaage manches Gerät nivelliert werden. Es sind also hochempfindliche Anzeigegeräte daran. Und bei vielen dieser Geräte kommt es wirklich auf eine extrem genaue Ausrichtung zum Mondboden oder zum Horizont, je nach Aufgabenstellung, an. Ganz interessant ist, dass die Fernsehkamera ja mit einem Teleobjektiv arbeitet. Und obwohl es auf dem Mond praktisch keine Atmosphäre gibt, ist trotzdem trotzdem von den Astronauten allzu viel natürlich nicht zu sehen. Die Entfernung ist doch ziemlich groß. Ja, man wird deswegen auch kaum sehen können, wie mit diesem Stampfgerät, mit dieser Ramme gearbeitet wird. Das ist also wohl doch zu weit weg, um das genau zu beurteilen. Ich glaube, 21 Mal in ganz bestimmten Abständen muss diese Ramme betätigt werden, um dann über die drei auf dem Boden liegenden Mikrofone genaue Messergebnisse zu bekommen. Es ist eigentlich vielleicht nicht jedem unserer Hörer klar, warum man nun so genau immer wieder die Beschaffenheit des Mondbodens wissen will, warum diese Erschütterungen dauernd verursacht werden, um dann aus den Schwingungen Rückschlüsse auf den Mondboden ziehen zu können. Vielleicht kann man das etwas erläutern. Also ein Grund, der zum Beispiel angegeben wurde, war festzustellen, ob etwa in tieferen Schichten des Mondbodens Wasser enthalten ist, in gefrorener Form etwa, weil es ja im Mond kalt sein kann und dann könnte sich sehr weit im Gestein aufgelöst, könnten sich Spuren von Wasser zeigen. Das ist also vielleicht ein Grund, warum man da sehr gründlich vorgeht und das so genau wissen will. Aber vielleicht ein anderer, doch recht plausibler Hausteifler ist doch der, wenn wir einmal repetieren, was wir alles über unsere Erde wissen, der schalenförmige Aufbau, die hohen Temperaturen im Innern, das verdanken wir im Prinzip ja doch alles nur der Messung von Erdbebenwellen. Wir registrieren mit unseren Seismographen das Verhalten von natürlichen und von künstlichen Beben und Röntgen. Damit unsere Erde, das versuchen wir jetzt im Miniaturmaßstab auf dem Mond zu tun. Es ist unsere einzige Methode, um etwas über den inneren Aufbau des Mondes zu erfahren. Mitchell hat gerade von einer ganz interessanten Schwierigkeit beim Justieren der Geräte erzählt. Einer der Geräte, die er aufstellt, eins dieser Geräte, ist so klein, das Verbindungskabel aber so dick und so steif, dass er jetzt durch den Druck gewissermaßen, den das Kabel auf dieses Gerät ausübt, es im Augenblick nicht schafft, dieses Gerät wirklich absolut vertikal zu postieren. Ja, über 3 Stunden sind die Astronauten jetzt schon an der Arbeit. Eine erstaunlich lange Zeit, die sehr schnell vergangen ist, weil jede Minute ausgefüllt war mit ganz bestimmten Tätigkeiten. Sie haben ja wirklich die paar Ruhepausen, die eigentlich eingeplant sind, kaum einhalten können, vielleicht auch nicht einhalten wollen. Man sieht sie auch jetzt, auch wenn man sie beinahe nur als Punkte auf dem Fernsehschirm erkennen kann, als weiße Punkte in der grauen Einöde. Man sieht sie auch jetzt ununterbrochen hin und her laufen und tätig sein. Es ist also keine Zeit zu verlieren. Sie sollen ja nun auch noch Steine einsammeln. Und einmal hat Shepard sich schon geäußert und gesagt, dass diese Steine ganz offensichtlich eine völlig andere Färbung haben als die, die ihnen bekannt sind von Apollo 11 und 12, die sie auf der Erde natürlich sehen konnten und dass die viel farbiger scheinen. Und vielleicht können wir etwas dazu sagen, warum man sich gerade dieses Gelände als Landegebiet ausgesucht hat, denn man erwartet dort ja ganz besondere Funde. Man erwartet einmal große Gesteinsbrocken aus dem sogenannten Mare Imbrium, Meer des Regens. Dort ist vielleicht in der Entstehungszeit des Mondes ein riesengroßer Meteorit, ein kleiner Planet, eingeschlagen und hat Material aus den großen Tiefen des Mondes emporgeschleudert, also Oberflächenmaterial, das vielleicht aus Schichten von 100, 200 oder mehr Kilometern kommt, das dort breit herum liegt. Das ist einmal das Material. Zum anderen haben wir einen sehr frischen Meteorkrater, das ist der Cone Crater, der Konus Krater. Der ist ein Gebilde jungen Datums und auch von da kann man gewissermaßen Auswurfmaterial finden und diese beiden Dinge unmittelbar miteinander vergleichen. Es ist ein geologisches Museum, eine geologische Fundgrube und das scheint sich optisch zu bestätigen. Ja, meine Damen und Herren, weiter geht die Aktivität in ziemlich großer Entfernung, etwa 200 Meter, sagten wir, von der Fernsehkamera. Und wir werden hier weiter daran bleiben, für Sie zu berichten, wie die Aktivitäten fortschreiten. Wir werden ja irgendwann erleben, dass der kleine Wagen, die Rikscha, vollgeladen ist mit Gestein und zurückgebracht wird zur Mondfähre. Und die Astronauten dann wieder näher kommen und sichtbarer werden. Und wir berichten weiter über dieses Unternehmen Apollo 14. Das erste aktive Experiment ist in vollem Gange. Mitchell betätigt die kleine Ramme. Die NASA zählt von Zeit zu Zeit und dann löst Mitchell aus. Gleichzeitig registriert bereits das Seismometer und die Geophone die entsprechenden Erschütterungen, während also zum Beispiel hier Shepard die ganze Aktivität filmt. Wir hören gerade wieder einen kleinen Countdown für jeden Schuss, der hier ausgelöst wird. Ja, Sie wissen damit, dass wir wieder auf dem Mond sind mit unserer Berichterstattung und dieses seismische Experiment erleben, das also mit einer Ramme ausgeführt wird und drei Mikrofone belauschen jeweils den Schlageffekt auf dem Mondboden. Vielleicht können wir noch einen Augenblick hineinhören in die englische Berichterstattung bzw. in die Stimmen der Astronauten. Needle swing when he pulls that trigger, so we know when he's pulling. Okay, Delta is coming off, and Delta is going on. Roger, understand. Dover, Delaware is going on the 16-millimeter camera. Letters refer to the letters on the magazines for identification of the film magazines when they come back. Okay, are we ready for that one? Houston, this is number two. Die Astronauten unterhalten sich eben darüber, wie sie die einzelnen Filmspulen markieren müssen, damit sie wissen, in welcher Reihenfolge sie dort Aufnahmen mitnehmen. Denn sie fotografieren und filmen ihr Unternehmen auch dauernd zur Dokumentation, zur späteren Auswertung hier auf der Erde. Wir gucken wieder auf den Zeitplan. In etwa hinkt man noch größenordnungsmäßig 20 Minuten, jetzt 15, 20 Minuten hinterher, aber das ist nicht sonderlich kritisch. Wieder ein kleiner Mini-Countdown, der abläuft das ganze 21 Mal, denn jedes Mal muss diese Ramme den Mondboden berühren. Und ich nehme an, der richtige Genuss dieses Experiment, das wird uns erst einige Wochen später, wenn man den 16-Millimeter-Film in Farbe sieht, so auf der Zunge zergehen. So viele Wissenschaftler wie dieses Mal sind noch nie in Houston während einer solchen Unternehmung dabei gewesen. Denn ein Teil der Gespräche, die wir auch hier überhören und die Sie im Hintergrund mithören können, sind schon wissenschaftliche Diskussionen. Und jetzt ist nicht nur der Flugdirektor und der Flugleiter und der Verbindungsmann zur Kapsel am Mikrofon, sondern dazwischen sprechen auch Professoren, die schon Einzelheiten wissen möchten oder bestimmte Hinweise geben. Das soll auch während dieser ganzen Unternehmung noch fortgesetzt werden. Die Filmaufnahmen sind sehr wichtig, das ist uns klar, wenn wir jetzt wieder das Fernsehbild beurteilen, das nun doch nicht mehr sehr viele Details zeigen kann. Mit Mühe erkennt man, dass in dem Augenblick, in dem diese Ramme ausgelöst wird, so der Körper des Astronauten so ein klein bisschen mitschwingt. 1, 2, 3, 4, 5. Das war eben wieder das Zählen zum Auslösen dieser Ramme und man muss dann dabei beobachten, dass sie beide stillstehen müssen, ganz stillstehen müssen, damit sie das Experiment nicht irritieren, denn auch ihre Schritte würden ja übertragen werden auf die empfindlichen Mikrofone. Und beide stehen dann sozusagen mit angehaltenem Atem da während dieser Zählzeit. Ja, wenn wir sagten, sie sind ein bisschen im Zeitplan zurück, dann geht es nachher ja eigentlich mehr nur um das Einsammeln der Steine. Ich nehme an, das werden sie dann besonders beschleunigen müssen. Und wir berichten weiter von den kommenden Arbeiten der Astronauten auf dem Mond, wenn wieder Neues zu sehen ist und zu hören ist, inzwischen weiter im Programm hier. Eine vergleichsweise angenehme Meldung für die Astronauten. Wir sagten eben, dass bei dem Manöver mit der Ramme, mit der Bebenpistole, wie man auch sagen konnte, die Astronauten jedes Mal ganz stillstehen mussten für 20 Minuten. Das brauchten sie nun nicht mehr. Houston hat ihnen eben mitgeteilt, dass sie sich jetzt auch während dieses Experiments wieder frei bewegen können. Frei, soweit es geht, in dieser Kleidung. Ich habe im Untergrund etwas gehört, was mir sehr wichtig erscheint. Ich hörte nämlich vorhin noch 45 Bis depressurized, bis repressurized, das würde heißen, dass die Mission um 20.08 Uhr unserer Zeit offiziell beendet ist. Zunächst einmal ohne Gewehr. Ich weiß nicht, wer es war, ob es Mission Control oder einer der Berichterstatter war. Es scheint also eine zeitliche Terminierung gefallen zu sein. Das würde aber auch bedeuten, dass nicht alle ALSEP-Experimente heute ausgeführt werden könnten. Das ist richtig. Es wurde vorhin bereits gesagt, dass sich der Rückstand auf rund 35 Minuten aufgelaufen hat und wir werden abwarten, ob diese Zeitangabe, die wir zunächst hatten, stimmen könnte. Also, vorläufig setzt Mitchell jedenfalls immer noch dieses Experiment fort mit der kleinen Ramme und es wird immer mitgezählt, wie viele Rammstöße er schon vollzogen hat. 12 waren es gerade jetzt und etwas quälende Prozedur, wenn wir daran denken, es sind 21. Ja, 21 sollen sein, also das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Wir werden weiter berichten, wie der Fortgang der Arbeiten auf dem Monde ist und werden dann auch berichten, wie die Astronauten wieder zurückkehren zur Mondfähre und in sie zurücksteigen, denn das wollen wir ja alle wissen, wenn sie wieder sicher in der Mondfähre sind, ihre Raumanzüge ablegen können, um dann die wirklich verdiente Ruhepause zu haben. Und wir melden uns, wie gesagt, wieder und geben jetzt zunächst das Mikrofon zurück. Mit der laufenden Berichterstattung über den Verlauf von Apollo 14. Meine Damen und Herren, die Astronauten sind jetzt auf dem Rückweg vom ALSEP-Laboratorium, die 200 Meter zurück zur Mondfähre. Sie werden in etwa 40 Minuten wieder in ihre Kabine steigen. Der Rückweg wird ungefähr 20 Minuten dauern. Dann müssen sie natürlich noch einige Dinge verpacken. Es war vorgesehen, dass sie auf dem Rückweg Gesteine sammeln, etwa 4 Kilo Bodenproben und vor allen Dingen ein Felsbrocken von Fußballgröße. Man kann unter Umständen annehmen, dass man diesen Programmpunkt für jetzt gestrichen hat, denn man hat morgen ausgiebig Zeit. Das Programm war bisher hart und schwer, denn sie deuteten es eben an, Ruprecht Kurzog, dass man also jetzt doch praktisch einiges verstauen muss. Man verstaut die Proben in den Sample Return Container Number 1, also in den ersten Behälter. Und dann soll man sogar zusätzlich Gesteine sammeln, um diesen Behälter komplett zu füllen. Die 70mm Kamera soll eingepackt werden, der Behälter versiegelt, die 16mm Kamera säubern und kontrollieren der Außeneinheiten, alles das ist noch vorgesehen. Ja, sie sollen sich gegenseitig auch noch abbürsten, bevor sie zurückkehren in die Fähre, denn natürlich sollen sie nicht zu viel Staub hineintragen in den Aufenthaltsraum. Und all das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, aber der Ausstieg ist nun offenbar begrenzt worden auf 4 Stunden 45 Minuten Dauer. 4 Stunden 10 Minuten sah der Plan ursprünglich in seiner kleinen Form vor. Das ist das gesunde Mittel zwischen dem, ja, was diese Apparatur hergibt, und dem Minimum. Und es ist anzunehmen, dass sie also in dieser Zeit doch noch einiges schaffen. 20 Minuten ungefähr brauchen sie für den Rückweg, haben sie also noch circa 25 ja, oder 20 Minuten für restliche Arbeit. Gut, wir versuchen Ihnen dann noch einmal Informationen zu geben über die Rückkehr in die Mondfähre, und zwar auf RIAS 1 und 2. Ganz kurz nur zu sagen, jetzt ist es soweit, Sie sind wieder in der Mondfähre angelangt, und damit verabschieden sich zunächst Horst Eifler, Ruprecht Kurzrock und Harro Zimmer für heute. Morgen melden wir uns auf jeden Fall wieder, wenn es zum zweiten Ausstieg der Astronauten kommt.